Südwestfunk Baden-Baden. SWF 1. Der gläserne Schlüssel, nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett. Aus dem Amerikanischen von Hans Wollschläger. Hörspielbearbeitung in 2 Teilen und Regie Walter Adler. Erster Teil: Die Leiche in der China Street. Herein. Ah, da bist du ja nicht. Pump mir ein bisschen Geld, Paul. Was willst du haben? 200. Würfel? Danke. Ja. Ist ziemlich lange her, dass du was gewonnen hast, stimmt's? Nicht unbedingt, so ein Monat oder 6 Wochen. Für eine Pechsträhne ist das ganz schön lange. Bei mir nicht. Geht hoch her heute Abend, was? Kleine Fische, darf ich mal... Hallo Bernie, hier ist Ned. Wie hoch liegt Peggy O'Toole? Ist das alles? Na schön, dann geben Sie mir 500 von jedem. Aber sicher, ich wette, wir kriegen Regen und wenn das hinhaut, schlägt sie Incinerator. Also gut, dann machen Sie mir einen besseren Preis, in Ordnung. Warum versuchst du es nicht mal mit einer kleinen Pause, wenn du eine von deinen Pechsträhnen erwischt hast? Hat keinen Zweck, zieht's bloß in die Länge. Wenn du es durchhältst, dich nicht kleinkriegen zu lassen? Ich halte alles durch, was ich durchhalten muss. Ja, der Ansicht bin ich auch nett. Welcher Ansicht? Dass du alles durchhältst. Was, ich? Ach, scher dich doch zum Teufel. Miss Henry hat Donnerstag Geburtstag. Was meinst du, was könnte ich ihr schenken? Du bist eingeladen? Nein, aber ich gehe morgen Abend zum Essen hin. Willst du dich für den Senator stark machen? Ich denke, wir werden ihn unterstützen. Warum? Weil er, wenn er uns hinter sich hat, Roan mühelos in die Pfanne hauen wird und wir mit seiner Hilfe die gesamte Kandidatenliste durchbringen. Wenn der Senator dich nicht hinter sich hätte, könnte er die Hürde diesmal nehmen? Ausgeschlossen. Hast du ihm schon irgendwelche Zusagen gemacht? Es ist alles geregelt. Schaff ihn dir vom Hals, Paul. Mach ihn fertig. Was ist in dich gefahren, Ned? Wie weit hat eigentlich sein flottes, blondes Töchterchen dich schon am Haken? Ich werde Miss Henry heiraten. Gehört das mit zum Geschäft? Bis jetzt weiß noch kein Mensch davon, außer dir und mir. Wenn es das ist, worauf du scharf bist, dann sieh zu, dass sie es dir schriftlich geben und vor einem Notar einen Eid drauf leisten und eine Garantiesumme in bar hinterlegen oder besser noch, besteh darauf, dass die Hochzeit noch vor der Wahl stattfindet. Dann kannst du wenigstens sicher sein, dass du deinen Pfund Fleisch bekommst oder vielmehr die 110 Pfund, die sie etwa wiegen dürfte, stimmt's? Ich weiß nicht, wieso du von dem Senator dauernd so redest, als wäre er ein ordinärer Straßenräuber. Er ist ein Gentleman. Aber gewiss doch, hab's in der Zeitung gelesen. Einer der wenigen Aristokraten, die wir in der amerikanischen Politik noch haben. Und seine Tochter ist Aristokratin. Aristokratin. Deshalb gebe ich dir auch den Tipp, dir das Hemd festzunähen, wenn du sie besuchen gehst, weil du sonst nämlich nicht mehr anhast, wenn du heimkommst. Für die bist du bloß ein Vertreter aus dem unteren Tierreich, auf das die Benehmensregeln sämtlich keine Anwendung finden. Also nicht wirklich. Du solltest nicht. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass auch der junge Taylor Henry Aristokrat ist, was dich ja vermutlich bewogen hat, Opels Geturtel mit ihm einen Riegel vorzuschieben. Wie soll das laufen, wenn du seine Schwester heiratest? Und er der Schwiegeronkel oder was weiß ich deiner Tochter wird. Gibt ihm das ein Recht, wieder mit ihr anzubändeln? Ich hab dich bloß gefragt, was ich Miss Henry für ein Geschenk machen könnte. Wie weit bist du denn schon bei ihr gekommen? Überhaupt nicht. Schenk ihr gar nichts. Ach Quatsch, Ned. Mach, was du willst, du hast mich gefragt. Aber wieso denn? Man sollte nie Leuten was schenken, wenn man nicht auch genau weiß, dass sie sich's gern von einem schenken lassen. Aber jeder lässt sich doch gern. Na schön, also dann Blumen oder was ähnliches. Dagegen wäre nichts einzuhören. Blumen? Ach du lieber Gott, ich... Na sicher, du wolltest ihr einen Roadster schenken. Oder ein paar Meter Perlen. Dazu kriegst du später noch Gelegenheit. Fang klein an, steigere langsam. Ja, du verstehst von solchen Sachen mehr als ich. Blumen, es kommt schon hin. Und nicht zu viele. Walt Ivans erzählt in der Welt herum, du solltest seinen Bruder Tim aus dem Gefängnis rausholen. Dann kann die Welt ihm erzählen, dass er bis nach der Wahl drin bleibt. Du willst ihn vor Gericht kommen lassen? So ist es. Du weißt verdammt gut, dass ich nicht anders kann, Ned. Im Moment, wo alle nur auf ihre Wiederwahl spitzen und die Frauenvereine auf dem Kriegspfad sind, wäre es ein glatter Kopfsprung in den See, wenn man den Fall Team Ivans vom Tisch brächte. Bevor wir zur Aristokratie gestoßen sind, mussten wir uns wegen der Frauenvereine nie besondere Sorgen machen. Ja, jetzt müssen wir es halt. Tims Frau kriegt nächsten Monat ein Baby. Warum überlegen sich die Leute solche Sachen nicht, bevor sie sich in die Tinte reiten? Gehirne wie die Spatzen, alle miteinander. Aber Wählerstimmen. Wir kümmern uns um ihn, sobald die Stimmen ausgezählt sind. Aber bis dahin wird nichts unternommen. Das wird den Jungs nicht gerade imponieren. Spatzengehirne oder nicht, sie sind es jedenfalls gewöhnt, dass man sich um sie kümmert. Und? Du weißt, wie wenig dazugehört, dass sie sagen, Shadow Rory kümmere sich um seine Jungs immer noch. Ich weiß, du würdest nichts tun, damit sie so reden, Ned. Und ich weiß, ich kann auf dich zählen, dass du dein Bestes tun wirst, solche Redereien zu unterbinden, wenn sie dir zufällig zu Ohren kommen sollten. Es würde vielleicht ein bisschen helfen, wenn wir uns um Tims Frau kümmerten und um das Kind. Das ist die Idee. Nimm du dich der Sache an, Ned, ja? Sie soll keine Rechnung bezahlen. Sie soll alles mir schicken. Miete, Kaufmann, Arzt und Krankenhaus, alles. Hallo, Ned. Ich höre, du hast Peggy O'Toole gehabt heute. Ja. Viel? 2200. Dann dürfte da wohl ein Spielchen drin sein heute Abend. Später vielleicht. Ist Paul drin? Weiß nicht. Ich bin auch gerade erst gekommen. Lass es nicht zu spät werden. Ist ja schon 10:30. Ich habe dem Mädchen versprochen, dass ich zeitig wieder zu Hause bin. Ist gut. Wie geht's, Ned? Könnte schlimmer sein. Wie war denn das Essen bei den Henrys? Hätte schlimmer sein können. War Taylor da? Nicht zum Essen. Warum? Er liegt nicht weit von hier tot in der Gosse. Ach, wirklich? Hast du verstanden, was ich sagte? Ja. Und? Und was? Er ist umgebracht worden. Sicher? Erwartest du von mir, dass ich hysterisch werde deswegen? Soll ich die Polizei rufen? Aber ist die noch nicht Bescheid? Es war kein Mensch in der Nähe, als ich ihn fand. Ich denke, er ist an einem Schädelbruch und einer Gehirnerschütterung gestorben. Er muss mit dem Kopf auf die Bordsteinkante aufgeschlagen sein, nachdem er durch einen Hieb mit einem Totschläger oder einem anderen stumpfen Instrument gegen die Stirn niedergeschlagen worden ist. Ich wollte erst mit dir reden, bevor ich was unternehme. Irgendwelche Einwände, dass ich sage, ich habe ihn gefunden? Aber woher denn? Sein Hut hat nicht dagelegen. Er dürfte ihn jetzt auch wohl kaum noch brauchen. Du bist ja von allen guten Geistern verlassen, Ned. Einer von uns ist das sicher. Nicht schon auf. Der gemeine Schuft, dieser Hurensohn! Was hat er denn angestellt? Angestellt? Sitzen gelassen hat er mich! Weggelaufen ist er, der Bastard! Er hat nicht vielleicht was hinterlassen für mich? Schuldet er Ihnen was? Ich soll gestern im vierten Rennen 3250 Eier gewonnen haben. Versuchen Sie mal, ob Sie die kriegen. Hier sehen Sie, die beiden Ringe und die beiden Ohrringe, das ist der ganze schäbige Rest von meinem Schmuck, den er mir dagelassen hat. Und auch der wäre mir nicht geblieben, wenn ich ihn nicht gerade angehabt hätte. Wann ist das passiert? Gestern Abend, obwohl ich es erst heute Morgen gemerkt habe. Aber glauben Sie bloß nicht, dass mir der Dreckskerl damit durchkommt. Der soll noch Gott auf den Knien anflehen, dass er mich bloß nie kennengelernt hätte. Haben Sie heute Morgen die Zeitung gelesen, das mit Taylor Henry? Ja. Wissen Sie, was das hier ist? Das sind Taylor Henrys Schuldscheine im Wert von $1,200. Die sind keinen roten Heller wert, jetzt wo er tot ist. Die sind nie einen roten Heller wert gewesen und eben deswegen ist er jetzt tot. Ist das eine Vermutung? Sie können es nennen, wie Sie wollen, aber eins will ich Ihnen sagen. Barry hat Taylor letzten Freitag angerufen und ihm klargemacht, er gebe ihm noch genau 3 Tage, um damit rüberzukommen. Sie haben nicht bloß einen Rochus auf ihn, wie? Natürlich habe ich einen Rochus auf ihn. Ich habe einen derartigen Rochus, dass ich imstande bin, damit zur Polizei zu gehen. Und genau das werde ich auch machen. Aber wenn Sie etwa glauben, ich habe Ihnen das bloß erzählt, dann sind Sie einfach bescheuert. Wo haben Sie die Zettel her? Aus dem Safe. Was meinen Sie, wo Bernie hin sein könnte? Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Aber dafür weiß ich genau, wo ich ihn gerne hätte. Glauben Sie, er könnte vielleicht wieder nach New York gegangen sein? Hey, wie soll ich das wohl wissen? Hallo, Lieutenant Doolin? Ich spreche im Auftrag von Miss Lee Wiltshire. Sie ist in der Wohnung von Bernie Despain, 1666 Link Street. Er scheint gestern Abend ganz plötzlich verschwunden zu sein und hat ein paar von Taylor Henrys Schuldscheinen hinterlassen. Ja, das ist richtig. Und sie sagt, sie hat auch mit angehört, wie er ihm gedroht hat vor ein paar Tagen. Ja, und sie will so bald wie möglich mit Ihnen sprechen. Nein, Sie sollten lieber herkommen oder jemanden schicken, und zwar so bald wie möglich. Nein. Opel hat sich hingelegt. Sie fühlt sich nicht wohl. Doch nichts Ernstes? Kopfschmerzen oder was? Ich glaube, die Kleine tanzt zu viel. Bernie Despain hat sich gestern Abend mit meinem Peggy O'Toole-Gewinn aus der Stadt verdrückt. Er hat Schuldscheine von Taylor Henry im Wert von $1,200 hinterlassen. Lee sagt, er hat Taylor am Freitag angerufen und ihm 3 Tage gegeben, um zu berappen. Wer ist Lee? Bernies Mädchen. Ah ja. Lass mich zum Hilfs-Sheriff machen oder sowas, Paul. Um Gottes Willen. Weshalb bist du denn auf sowas scharf? Macht's leichter für mich. Ich will hinter dem Burschen her. Und wenn ich eine Hundemarke habe, komme ich vielleicht dabei nicht so in die Bredouille. Was hat dich denn so in Fahrt gebracht? $3,250. Sicher, klar. Aber irgendwas hat dich doch schon gestern Abend gejuckt. Ich laufe jetzt geschlagene 2 Monate rum, ohne eine einzige Wette zu gewinnen, und das macht mich fertig. Was tauge ich denn noch, wenn mein Glück futsch ist? Da mache ich einen kleinen Fischzug oder bilde es mir jedenfalls ein, und schon bin ich wieder auf der Höhe. Ich brauche nicht mehr den Schwanz zwischen die Beine zu klemmen, ich habe auf einmal das Gefühl, dass ich wieder ein Mensch bin. Und nicht bloß etwas, mit dem man nach Belieben umspringen kann. Es dreht sich darum, wie das ewige Verlieren und Verlieren und Verlieren mir zusetzt. Kannst du das verstehen? Das schafft mich allmählich. Und dann, wie ich gerade denke, ich bin aus dem Schneider, da legt dieser Bursche mich aufs Kreuz. Das kann ich mir nicht bieten lassen. Wenn ich das einstecke, bin ich erledigt. Meine Nerven sind hin und mein ganzer Mumm. Ich gedenke es aber nicht einzustecken. Ich knöpfe mir den Kerl vor. Das mache ich so oder so. Aber du kannst mir ganz erheblich den Weg ebnen, wenn du mich mit den silbernen Zacken ausstaffierst. Also, ich glaube, das Beste wäre, dich zum Sonderbeauftragten der Oberstaatsanwaltschaft für Ermittlungen zu machen. Dann unterstehst du Farr und der würde seine Nase aus der Sache raushalten. Kannst du die Sache jetzt gleich erledigen, damit heute Nachmittag schon alles geregelt aber ist? Aber sicher. Ich werde Farr anrufen. Und wenn ich sonst noch was tun kann, du weißt Bescheid. Ich schau mal so lange hoch nach Opel. Hallo, Ned. Hallo, Opel, Spätzchen. Ich weiß, Mädchen, es ist schlimm. Also bin ich jetzt wohl ein Außenstehender geworden? Ich weiß nicht, was du meinst, Ned. Ich meine Taylor. Ja, aber du weißt doch, ich hatte ihn schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Seit Papa ist... Du solltest mich nicht anlügen. Wie lange ist es her, dass du Taylor gesehen hast? Das ist schon Wochen her und... Ned, mach es mir doch nicht so schwer. Sind wir nicht Freunde? Sicher. Aber es ist schwer, das nicht zu vergessen, wenn wir uns gegenseitig anlügen. Hast du gewusst, dass ich mich noch weiter mit ihm getroffen habe? Ja. Hat Papa es auch gewusst? Ich glaube nicht. Ned, ich war erst gestern Nachmittag noch bei ihm. Den ganzen Nachmittag. Was meinst du, wer könnte ihm das angetan haben? Weißt du es, Ned? Ich glaube, ja. Wer? Hat er jemals davon gesprochen, dass er einem Spieler namens Bernie Despain Geld schuldete? Mehr Geld, als er bezahlen konnte? Hat dieser Despain? Ich glaube ja, aber hat er jemals dir gegenüber davon gesprochen? Ich wusste, dass er in Schwierigkeiten war. Das hat er mir gesagt, aber er sagte nicht, um was es sich handelte, nur, dass er mit seinem Vater einen Krach gehabt hätte wegen Geld und dass er in einer verzweifelten Lage wäre. Ja, so hat er sich ausgedrückt. Despain hat er aber nicht erwähnt. Nein. Würdest du ein bisschen mithelfen, ihn zu schnappen? Und zu überführen. Ja? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Ich brauche einen von Taylors Hüten. Kannst du mir einen besorgen? Aber wozu denn, Ned? Um Despain mit Sicherheit festzunageln. Das ist alles, was ich dir im Moment sagen kann. Also kannst du ihn mir verschaffen oder kannst du es nicht? Ich glaube, ich kann es, aber ich wünsche... Bis wann? Heute Nachmittag. Ich denke, du brauchst nicht Näheres darüber zu wissen. Je weniger Leute eingeweiht sind, desto besser. Und das gilt auch für die Sache mit dem Hut. Hast du ihn richtig lieb gehabt, Spätzchen, oder war es nur, weil dein Vater dir verboten... Ich habe ihn richtig lieb gehabt. Das weiß ich. Ja, das weiß ich ganz sicher. Herr Oberstaatsanwalt, Mr. Ned Beaumont ist da. Ned, kommen Sie rein, setzen Sie sich. Na, wie war's in New York? Gute Reise gehabt? Danke, es ging. Schon die Zeitung gelesen? Bin noch nicht dazugekommen. Hier? Zum zweiten Mal innerhalb von 2 Wochen hat sich in der Familie West, 1342 North Ageland Avenue, gestern Abend eine Tragödie ereignet, als Francis West, 31, auf offener Straße niedergeschossen wurde, kaum einen Häuserblock von der Ecke entfernt, wo er im letzten Monat hatte mit ansehen müssen, wie sein Bruder Norman vom angeblichen Wagen eines Alkoholschmugglers erfasst und getötet wurde. Boyd West, der überlebende Bruder, der ebenfalls Normans Tod im letzten Moment mit angesehen hatte, sagte, soweit er wisse, habe sein Bruder sich nie Feinde gemacht. Timothy Ivans, der angebliche Fahrer des Wagens, der den Unfall im vergangenen Monat verursachte und Norman West tötete, lehnte es ab, mit Reportern in seiner Zelle im Stadtgefängnis zu sprechen, wo er gegenwärtig in Untersuchungshaft sitzt und einem Prozess wegen Totschlags entgegensieht. Ich nehme an, es geht trotzdem alles wie gehabt, wenn der andere Bruder Tim identifizieren kann und will. Sicher? Gibt's was Neues im Mordfall Taylor Henry? Bei uns nicht. Deswegen wollte ich ja mit Ihnen über Bernie Despain reden. Gerade viel liegt eigentlich nicht vor gegen ihn, wenn man sich den Fall einmal aus der Nähe ansieht. Und dass er sich noch am selben Tag dünn gemacht hat? Sieht doch alles andere als gut für ihn aus, oder? Ich glaube nicht, dass das war. Aber möglich ist alles und Sie haben reichlich genug in der Hand gegen ihn, um ihn ein Weilchen festzuhalten, wenn Sie wollen. Warum hat Paul Sie nach New York geschickt? Hinter Bernie Despain her? Sagen Sie ruhig, es geht mich in feuchten Kehricht an. Er hat mich nicht geschickt. Er hat mich gehen lassen. Bernie hat mich bei einer Wette übers Ohr gehauen. Deswegen ist er auch durchgebrannt. Es war reiner Zufall, dass Taylor Henry am Abend des Tages umkam, an dem Peggy O'Toole mit $1,500 von mir als Erste ins Ziel ging. Schon gut, Ned, schon gut. Es geht mir nicht so an, was Sie in Paul machen. Glauben Sie ja nicht. Ich wollte meine Nase in Pauls Angelegenheiten stecken oder in Ihre. Aber hier, sehen Sie sich das mal an. Der Wisch kam heute Morgen rein. Sagen Sie mir, was Sie davon halten. Will sich da bloß einer wichtig machen? Wenn was passiert, kriegen wir jedes Mal ganze Waschkörbe voll von dem Quatsch. MJ Farr, Esquire, Oberstaatsanwalt City Hall City, persönlich. Warum hat Paul Medwick einen von Taylor Henrys Hüten gestohlen, nachdem der Mord passiert war? Was ist aus dem Hut geworden, den Taylor Henry trug, als er ermordet wurde? Warum ist der Mann, der Taylor Henrys Leiche als erster gefunden zu haben, behauptete, in ihren Mitarbeiterstab aufgenommen worden? Um Gottes Willen, Ned, glauben Sie ja nicht. Ich hielte das für gravierend. Ich wollte es Ihnen einfach nur zeigen. Schon recht. Ich messe denen keinerlei Bedeutung bei. Denken Sie auch weiterhin so darüber. Haben Sie Paul was davon gesagt? Ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Ich nehme den Brief an mich. Ich glaube, ich würde ihm nichts davon sagen, wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Er hat schon genug auf dem Hals. Ganz sicher, ganz sicher. Wie Sie meinen, Ned. Ja? Ja? Was? Na, so eine Schweinerei. Hören Sie zu. Sie schaffen den Dreckskerl her und stellen die beiden gegenüber. Und wenn er dann immer noch nicht spurt, dann... Richtig, dann werden wir ihn mal in die Mangel nehmen. Ja, machen Sie das. Was Neues? Boyd West, der andere Bruder. Das ist der Ivans identifiziert hat. Ich hatte jemand hingeschickt, um klarzustellen, ob er ihn immer noch identifizieren kann. Und was sagt jetzt dieser Dreckskerl? Er ist nicht mehr sicher. Na, den mache ich fertig. Er wird bei der Identifizierung umfallen, und das wissen Sie genau. Tja, und wo nun Francis tot ist und Boyd Angst hat, den Mund aufzumachen, ist es Essig mit Ihrem Fall. Falls Sie glauben, ich sitze hier ruhig auf meinen vier Buchstaben... Ob Sie sitzen, stehen oder Radfahren. Sie sind jedenfalls der Gelackmeierte, und das wissen Sie. So, bin ich das? Ich bin Staatsanwalt in dieser Stadt und in diesem Landkreis, und ich werde dafür sorgen, dass... Ned, wenn es einen Grund gibt, weshalb ich diese Angelegenheit besser nicht... Sie verstehen mich doch. Sie wissen doch hoffentlich, dass ich, wenn Sie oder wenn Paul... Ich meine, wir können die Sache auch gerne auf sich beruhen lassen. Nein, Pfarrer. Paul hat noch niemals jemanden umbringen lassen. Und selbst wenn er dazu imstande wäre, dann wäre Ivans doch nicht wichtig genug, um seinetwegen jemanden umbringen zu lassen. Gottes Willen, Ned, verstehen Sie mich doch richtig. Sie wissen verdammt gut, dass Paul und Sie auf niemanden der Stadt fester bauen können als auf mich. Das müssen Sie doch wirklich wissen. Ich habe mit meinen Worten nichts weiter sagen wollen als... Wie schön. Als dass Sie immer auf mich zählen können. Haben Sie Taylor Henry gefunden, nachdem er schon tot war, oder sind Sie dabei gewesen, als er ermordet wurde? Warum haben Sie seinen Tod erst gemeldet, nachdem die Polizei seine Leiche gefunden hatte? Glauben Sie, dass Sie den Schuldigen retten können, indem Sie Beweise gegen den Unschuldigen konstruieren? Herein. Tag, Ned. Seit wann bist du denn wieder da? Seit heute früh. Hat alles gut geklappt? Ich habe bekommen, was ich wollte, bis auf den letzten Penny. Das ist ja großartig. Wie du es gemacht hast, willst du lieber nicht erzählen. Lieber nicht. Erinnern Sie sich noch, dass ich einen Hut aufhatte, als ich Sie heute Morgen besuchen kam, Bernie? Kann schon sein, Herr. Ich glaube ja, Sie hatten einen. Erinnern Sie sich auch, dass ich eine Mütze aus meiner Manteltasche zog und sie aufsetzte, als ich wegging? Ja, mein Gott, nochmal. Was denn? Worauf wollen Sie hinaus? Einen schönen Indizienbeweis. Erinnern Sie sich, dass mir der Hut nicht besonders gut passte? Ich weiß nicht, Ned. Um Himmels Willen. Was meinen Sie? Ich meine, dass er mir nicht passte, weil es gar nicht mein Hut war. Erinnern Sie sich, dass der Hut, den Taylor trug, als er ermordet wurde, nicht gefunden worden ist? Weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts darüber. Na schön, ich versuche Ihnen jedenfalls die ganze Zeit beizubringen, dass der Hut, den ich heute Morgen aufhatte, Taylors Hut war. Und dass dieser Hut jetzt zwischen Sitzpolster und Lehne des braunen Sessels steckt, der das von Ihnen bewohnte Apartment im Backman schmückt. Meinen Sie nicht auch, dass dieser Umstand zusammen mit dem anderen Kleinkram ausreichen würde, um Sie auf den heißen Stuhl zu bringen? Irgendwas passiert, während ich weg war? Wir haben den Kanalisationsvertrag endlich über die Bühne gebracht. Habt ihr sehr zurückstecken müssen? Viel zu sehr. Vom Profit kann praktisch nicht mehr die Rede sein, aber das ist jedenfalls immer noch besser, als wenn man wegen dieser Geschichte so kurz vor der Wahl noch böses Blut gemacht hätte. Wir holen das nächstes Jahr mit dem Straßenbau wieder rein, wenn die Verlängerungen der Salem und der Chestnut dran sind. Du solltest aber zum Tweed keine Seidensocken tragen, Paul. Nicht? Ich habe sie gern auf der Haut. Dann verzichte auf den Tweed. Taylor Henry schon beerdigt? Freitag. Warst du bei der Feier? Ja, auf Anregung des Senators. Wie geht's dem Senator denn? Es geht ihm gut. Ich habe fast den ganzen Nachmittag heute bei ihm verbracht. Bei ihm zu Hause? Mhm. War die blonde Gefahr auch da? Janet war da. Jetzt heißt sie schon Janet. Weitergekommen mit ihr? Ich denke immer noch, dass ich sie heiraten werde. Weiß sie inzwischen schon, dass du so ehrenhafte Absichten hast? Um Gottes Willen, Ned. Wie lange willst du mich denn noch im Zeugenstand behalten? Wie gefällt dir denn der Mord an Francis West? Ach, das ist der Bursche, der gestern Abend an der Ageland Avenue erschossen worden ist. Genau der. Tja, was soll ich sagen? Ich habe ihn nicht gekannt. Er war einer der Zeugen gegen Walt Ivans Bruder. Jetzt hat der andere Zeuge, Boyd West, es mit der Angst bekommen und will nicht mehr aussagen. Und damit fällt die Anklage ins Wasser. Das ist ja fantastisch. Angst? Ja, wenn dir Mordschiss nicht besser gefällt. Worauf willst du hinaus, Ned? Nachdem du Walt Ivans gesagt hast, du könntest Tim erst laufen lassen, wenn die Wahl über die Bühne wäre, ist er mit seinen Sorgen zu Shadow Rory gegangen. Und Shad hat ein paar von seinen Gorillas losgeschickt, damit sie den beiden Wests die Idee mit Tim austreiben. Der eine wollte sie sich nicht austreiben lassen, oder haben sie ihn umgepustet. Aber seit wann zum Teufel interessiert sich denn Shad für Tim Ivans Sorgen? Na schön, es ist bloß eine Vermutung von mir. Vergiss es. Nun sei mal nicht gleich beleidigt, Ned. Du weißt, dass ich auf deine Vermutungen viel gebe. Wenn dir was im Kopf herumgeht, dann nur immer raus damit. Es kann natürlich alles Einbildung sein, Paul, aber so stellt sich's mir nun einmal dar. Jedermann weiß, dass Walt Ivans für dich im dritten Bezirk gearbeitet hat, dass er Clubmitglied ist und so weiter und dass du alles Mögliche tun würdest, um seinem Bruder aus einer Klemme zu helfen, wenn er dich darum bäte. Tja, und so werden sich alle oder doch fast alle langsam fragen, ob du nicht die Zeugen gegen seinen Bruder hast umbringen bzw. unter Druck setzen lassen, damit sie den Mund halten. Das geht für die Außenstehenden, die Frauenvereine, vor denen du in diesen Tagen so einen Bammel hast und die ehrbaren Bürger. Die anderen, denen es größtenteils sowieso egal wäre, ob du es getan hättest, werden irgendwie den richtigen Hergang erfahren. Sie werden erfahren, dass einer von deinen Jungs zu Shad gehen musste, um sich helfen zu lassen. Und dass Shad ihm geholfen hat. Tja, das ist die Grube, die Shad dir gegraben hat. Oder glaubst du etwa nicht, dass er so weit gehen würde, wenn er dir damit eine Grube graben könnte? Ich weiß verdammt gut, wie weit er gehen würde, der lausige Dreckskerl. Es muss nicht unbedingt so kommen, aber es könnte sehr heikel für dich werden, wenn Shad es ausnutzen wollte. Was denn? Walt Ivans war den ganzen Abend gestern im Club, bis 2 Uhr heute früh. Das sind rund 3 Stunden mehr, als er je sonst dort geblieben ist, außer in Wahlnächten oder wenn ein Bankett stattfand. Begriffen? Er hat sich ein Alibi verschafft, in unserem Club. Mal angenommen, Shad dreht alles so hin, dass es so aussieht, als hätte Walt selber West umgebracht. Deine Frauenvereine und all die anderen Leute, die sich über sowas gern die Mäuler zerreißen, werden dann denken, dass Walts Alibi frisiert ist. Dass wir es frisiert haben, um ihn zu decken. Dieser lausige Dreckskerl. Ich glaube, ich werde Shad aus unserer kleinen Stadt rausschmeißen. Ich bin satt, dass er hier rumläuft. Ich glaube, ich schmeiße ihn einfach raus und fange gleich heute Abend damit an. Zum Beispiel wie? Zum Beispiel, indem ich Polizeichef Rainey losschicke, damit er das Dockhaus und das Paradise Gardens zumacht. Die und jeden Saftladen, von dem wir wissen, dass Shad oder irgendwelche Freunde von ihm dran interessiert sind. Rainey soll sie allesamt ausheben. Eine nach dem anderen. Und zwar heute Nacht noch. Da bringst du Rainey aber eine heikle Situation. Unsere Säufer in Uniform sind es nicht gewohnt, dass man sie derart rabiat für die Prohibition einsetzt. Es wird ihnen ganz und gar nicht schmecken. Einmal können sie schon für mich tun. Und zwar auch ohne das Gefühl zu haben, dass damit gleich ihre sämtlichen Schulden bezahlt bezahlt sind. Paul, es täte keinem weh, noch ein paar Tage zu warten. Nein, nein, nein, ich will, dass etwas unternommen wird. Da bleiben oder abhauen? Bleib da. Mit beiden Händen, hm? Was anderes habe ich nicht gelernt. Außer vielleicht noch die Füße zu Hilfe zu nehmen. Wie geht's, Chad? Bestens, Paul. Und bei dir? Du kennst Beaumont? Ja. Ja. Du kennst meine Männer? Ja, ich kenne sie. Politik ist Politik. Und Geschäft ist Geschäft. Ich habe immer anständig gezahlt und habe auch vor, weiterhin anständig zu zahlen. Aber ich will auch haben, was ich bezahle. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass die Hälfte der Bullen in der Stadt sich ihre Brötchen und ihr Bier von dem Kies kaufen, den sie von mir und einigen meiner Freunde kriegen. Und? Ich will haben, was ich bezahle. Ich bezahle dafür, dass man mich in Ruhe lässt. Ich will in Ruhe gelassen werden. Aber Chad, du wirst dich doch nicht etwa bei mir darüber beschweren, dass deine Bullen sich nicht mehr richtig kaufen lassen wollen, oder? Ich habe gestern Abend von Dulen erfahren, dass der Befehl, meine Lokale zu schließen, direkt von dir gekommen ist. Was meinst du dazu, Ned? Weißt du, was ich dazu meine? Ich meine, Captain Dulen hat in letzter Zeit zu schwer gearbeitet. Ich meine, jemand sollte Captain Dulen einen schönen, langen Urlaub geben. Erinnere mich, dass ich es nicht vergesse. Ich habe Protektion gekauft, Paul. Und nun will ich Protektion. Geschäft ist Geschäft und Politik ist Politik. Das wollen wir mal auseinanderhalten. Nein. Dann wird es wohl Mord und Totschlag geben. Wenn du es dahin treibst, dass es Mord und Totschlag gibt. Es wird Mord und Totschlag geben müssen. Ich bin zu groß, als dass ich so einfach hinnehmen könnte, von dir aufs Kreuz gelegt zu werden. Vielleicht bist du zu groß, um es hübsch, still und bescheiden hinzunehmen, aber hinnehmen wirst du es. Du nimmst es hin. Ich mache das Dorkhaus heute Abend wieder auf. Ich will nicht, dass mir jemand in die Quere kommt. Komm du mir in die Quere und ich werde dir in die Quere kommen. Hallo, Rainy? Ja, bestens. Was macht die Familie? Oh, es ist ja schön. Übrigens, Rainy, ich höre da gerade, dass Chad heute Abend wieder aufmachen will. Ja. Ja, draufhauen, dass es kracht. Genau richtig. Aber sicher. Wiedersehen. Verstehst du jetzt, was du bist? Du bist erledigt, Chad. Du bist hier ein für allemal erledigt. Verstehe. Na? Falsch, Paul. Herr mein Heiland, kann man dir überhaupt je was recht machen? Was hast du vor? Schon wieder einer von deinen verdammten Narrenstreichen. Ja. Wo willst du hin, Ned? New York. Warum? Ich bin in der ganzen kleinen Stadt Heckmeck satt. Das soll heißen mich. Da hast du dir gerade den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, um mich im Stich zu lassen. Ja, mein Gott, mit dir ist aber wirklich schwer auszukommen, Ned. Ich habe nie behauptet, dass es leicht wäre. Bist du wirklich weg? Ned! Ich gehe. Ich brauche kein Geld und du schuldest mir nichts. Doch, ich schulde dir noch weit mehr als das, Ned. Ich wünschte, du würdest den Scheck annehmen. Also gut, danke. Hast du irgendwas in den falschen Hals gekriegt? So redest du nicht mit mir. Keiner tut das. Ja, verdammt nochmal, Ned, ich habe doch gar nichts gesagt. Irgendwas dagegen, mir mal zu erklären, wieso du meinst, ich hätte O'Rourke falsch behandelt. Es hätte doch keinen Zweck. Versuch's. Also gut. Aber Zweck hat's keinen. Chad wird kämpfen. Er kann gar nicht anders. Du hast ihn in die Ecke gedrängt. Du hast ihm gesagt, er wäre hier ein für allemal erledigt. Da bleibt ihm nichts weiter übrig, als den wilden Mann zu spielen. Wenn er dir die Wahl umschmeißen kann, dann wird er jetzt alles einsetzen, was er hat, um zu gewinnen. Wenn du die Wahl schaffst, muss er sowieso Leine ziehen. Du setzt die Polizei gegen ihn ein. Also muss er was gegen die Polizei unternehmen. Und eben das wird er tun. Das heißt, er wird dir etwas bescheren, was man als eine Art Kriminalitätswelle hinstellen kann. Du versuchst, die gesamte Stadtverwaltung durch die Wahl zu kriegen. Na schön. Nun lass eine Kriminalitätswelle auf die Leute zukommen. Und zwar eine, von der man von vornherein sagen kann, dass sie mit ihr nicht so einfach fertig werden. dann werden Sie so kurz vor der Wahl jetzt keine sehr tüchtige Figur machen. Ja, du meinst, ich hätte ihm gegenüber klein beigeben sollen? Nein, das meine ich nicht. Ich meine, du hättest ihm einen Ausweg lassen sollen, eine Möglichkeit zum geordneten Rückzug. Du hättest ihn nicht mit dem Rücken an die Wand drehen sollen. Ich verstehe nichts von deiner Art zu kämpfen. Er hat angefangen. Ich weiß nur, wenn man jemanden in die Ecke getrieben hat, dann geht man hin und gibt ihm den Rest. Das System hat sich bei mir bis jetzt immer bewährt. Ich will damit nicht sagen, dass ich mir wie Napoleon vorkäme oder sonst was nett. Aber immerhin bin ich auf die Art vom Botenjungen bei Becky Flood in der alten Fifth Avenue zu dem aufgestiegen, was ich heute bin und was so schlecht ja nicht ist. Ich hab dir ja gesagt, es hätte keinen Zweck. Mach's halt auf deine Tour. Bleib bei der Ansicht, dass was für die Fifth Avenue gut genug war, auch überall sonst gut genug ist. Als Politiker bin ich für dich keine sehr imponierende Erscheinung. Nett. Was? Das habe ich nicht gesagt, Paul. Aber darauf läuft es hinaus, oder? Nein, aber ich meine, du hast dich diesmal reinlegen lassen. Zuerst lässt du dich von den Henrys beschwatzen, den Senator zu unterstützen. Dabei hattest du gerade da die Chance, einen Feind, der schon in der Ecke war, endgültig zu erledigen. Aber leider hatte dieser Feind zufällig eine Tochter und eine gesellschaftliche Position und was weiß ich was sonst noch. Und Schluss, darum bist Ned. Du hingegangen und dann... Schluss! Tja, ich muss mich dann auf die Socken machen. Ned, warte doch, Ned! Warte! Nimm die Hand da weg. Nun hör mir mal zu, Ned. Was ist los? Sei doch nicht so ein gottverdammter Narr, wir beide, du und ich. Ah! Ned! Sehr erfreut, Sie zu sehen, Beaumont. Ist es so, dass Sie und Paul ein für alle Mal miteinander gebrochen haben? Ich gebe Ihnen hier auf der Stelle Zeit. Ich gebe Ihnen hier auf der Stelle Zeit. Zwei weitere Anfangsabende. Das Casino-Angebot halte ich Ihnen offen. Ich stehe ein bisschen in der Schuld, wenn Sie Paul auszureden versucht haben. Ich will, dass Sie zum Observatorium und den Leuten der Handel Wein einschenken, aber alles, worin er Existenz verwendet ist. Die Kanalisationsverträge, die das Verbindungsmordes an Herrn Taylor, den Schuhmaker-Skandal vom letzten Winter, den ganzen Dreck seiner Amtsführung unterstellt. Wir haben den Dummkopf Ivans nach Braywood geschickt, um die Kanonen zu kaufen, die bei der Sache benutzt worden waren. War doch keine gute Idee, oder? Kommen Sie rein, Hinkel. Das hier ist Hinkel. Hinkel arbeitet beim Observer. Er wird, was ihm erzählt, in die richtige Form bringen. Sie geben ihm bloß die Informationen und lassen ihn alles machen. Mit der Taylor-Henry-Sache können wir anfangen. Das wird sofort wieder spielen. Sie wissen, wo Sie sich Ihre 10.000 Dollar hinstecken können. Sie haben es nicht anders gesehen. Jetzt hat ihn mein kleines Hündchen angegriffen mit ihrem Vorhaben zu gebissen. Was wollen wir mal? Na dann, Hauschini. Mein Sohn! Chef, du bist ja um! Den kann man gar nicht umbringen. Er ist ein Zierer, Rusty. Er ist ein zieheres Herzchen. Dem gefällt das. Können Sie mich hören? Ich bin O'Rory. Come on. Können Sie hören, was ich sage? Ja. Gut. Dann hören Sie mir jetzt mal genau zu. Sie werden mir das Material übertragen. Vielleicht glauben Sie, dass ich nicht tue. Lassen Sie von jetzt an. Haben Sie mich verstanden? Ich tu's nicht. Nehmt ihn an die Nase. Nein! Ich bin zu Ihrem Kopf. Dieser Versorgung noch umbringt. Der ist so nicht bei draus. Wo bin ich? Im St. Lucas Krankenhaus. Was für ein Tag ist heute? Montag. Montag? Wie lange bin ich schon hier? Heute ist der dritte Tag. Mein Gott, bin ich froh, dich wieder lebendig zu sehen, Ned. Wir müssen Folgendes machen. Wir müssen Rod Ivans schnappen, ihn nach Braywood rüberschaffen und den Waffenhändlern dort vorführen lassen. Das hast du mir alles schon erzählt. Das ist schon erledigt. Das habe ich dir schon erzählt. Die beiden Ivans haben wir. Und Walt Ivans hat geredet, nachdem er in Braywood identifiziert worden ist. Und das Schwurgericht hat Jeff Gardner und zwei weitere Ganoven unter Anklage gestellt. Aber wir werden wohl kaum imstande sein, Chad darauf festzunageln. Gardner ist der Mann, mit dem Ivans den Kuhhandel gemacht hat. Und alle Welt weiß, dass er nie was tun würde ohne Auftrag von Chad. Aber das zu beweisen, ist eine andere Sache. Jeff ist der Kerl, der wie ein Affe aussieht, nicht? Habt ihr ihn schon erwischt? Nein. Chad hat ihn mit in seinen Schlupfwinkel genommen, nachdem du abgehauen warst, nehme ich an. Sie hatten dich ganz schön in der Mangel, was? Ja, ein bisschen. Im Dockhaus oben. Ich war hin, um Rory in eine Falle zu stellen. Und bin ihm in seine gelaufen. Ich weiß noch, dass ich mit Whisky Wasser hingegangen bin und dass mich O'Rorys Hund gebissen hat. Und dass ich verdroschen worden bin von Jeff. Und einem blonden Jungen namens Rusty. Wie hast du es geschafft, rauszukommen? Ich glaube, ich habe ein Streichholz gefunden und ein Feuerchen gemacht. In dem Durcheinander muss es mir gelungen sein, durch ein Fenster zu klettern. Ein Polizist hat dich gefunden, wie du am Morgen mitten auf der Coleman Street langgekrochen bist, auf allen Vieren. Eine breite Blutspur hinter dir. Ich hab doch manchmal komische Einfälle. Janet ist draußen und möchte dich sehen. Oh ja, muss das sein. Ich bitte dich darum. Also gut. Mr. Beaumont, ich war ja so froh, als ich hörte, es geht Ihnen schon wieder so viel besser, dass ich einfach herkommen musste. Ja, ich freue mich schrecklich, dass Sie gekommen sind. Es ist ganz furchtbar nett von Ihnen. Ich hab's doch gewusst, dass du dich freust, Ned. Ich hab's ja auch gesagt. Ich kann nicht länger bleiben. Ich muss mich mit McLaughlin im Grand Court treffen. Aber ich nicht. Kann ich nicht bleiben, ein Weilchen wenigstens noch? Es wäre wunderbar. Jetzt muss ich mich aber sputen. Kann ich dir noch irgendwas mitbringen? Nein, danke, Paul. Tja, dann mach's gut. Ich wünschte, du wärst schon wieder auf den Beinen. Also dann auf Wiedersehen. Wir sehen uns später, Janet. Warum mögen Sie mich nicht? Ich glaube, ich mag Sie durchaus. Das stimmt nicht. Ich weiß es, Sie mögen mich nicht. Und ich möchte es doch so gern. Warum? Weil Sie Pauls bester Freund sind. Paul hat eine Menge Freunde. Er ist Politiker. Sie sind sein bester Freund, sonst wären Sie ja jetzt wohl nicht hier. Ich wünschte, Sie könnten mich mögen. Ich glaube, ich mag Sie durchaus. Das tun Sie nicht. Paul hat mich vor erst ungefähr einem Jahr sozusagen aus der Gosse aufgelesen. Und deshalb bin ich ein bisschen linkisch und unbeholfen. Wenn ich mit Leuten wie Ihnen zusammenkomme, Leuten, die einer ganz anderen Welt angehören, Gesellschaft und Bildbeilagen und alles, und Sie nehmen diese Ungeschicklichkeit fälschlich für Ablehnung. Was sie aber ganz und gar nicht ist. Sie machen sich über mich lustig. Sie sehen gar nicht so schlimm aus, wie ich eigentlich dachte. Ich bin immer noch in einem Stück. Schnappen Sie sich einen Stuhl, Jack. Ich habe wieder Arbeit für Sie. Lesen Sie, Jack. Was wissen Sie über Paul Matwick, was Shadow Rory so dringend erfahren wollte? Hat es irgendetwas mit dem Mord an Taylor Henry zu tun? Wenn nicht, warum haben Sie sich dann so viel gefallen lassen, um es geheim zu halten? Gibt das irgendeinen Sinn? Nicht, dass ich wüsste. Ich möchte, dass Sie rausfinden, wer es geschrieben hat. Kann ich es behalten? Ja. Schon irgendeine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Nicht die geringste. Das ist mein Dritter. Ich weiß, dass Farr wenigstens einen bekommen hat. Wer sonst noch alles, kann ich leider nicht sagen. Kann ich ein paar von den anderen sehen? Das ist der einzige, den ich aufgehoben habe. Sie sind sich alle ziemlich ähnlich. Dasselbe Papier, dieselbe Maschinenschrift. Drei Fragen in jedem, alle zum selben Thema. Aber doch nicht genau dieselben Fragen. Nicht genau, aber alle laufen auf denselben Punkt hinaus. Wenn Sie derselbe Punkt sagen, dann meinen Sie Medwigs Verbindung mit dem Mord. Ja, und eine solche Verbindung gibt es nicht. Ich wüsste auch nicht, wieso. So ein schöner Obstkorb. Ist der nicht reizend? Ich wette, der ist von ihr. Also bedienen Sie sich, nehmen Sie so viel von dem Zeug, dass es aussieht, als hätte ich's weggeputzt. Sehr verehrte Miss Henry, Ihre Freundlichkeit hat mich ganz überwältigt. Zuerst Ihr Besuch und dann das schöne Obst. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Aber ich hoffe, dass ich eines Tages in der Lage sein werde, Ihnen meine Dankbarkeit deutlicher zu zeigen. Ihr sehr ergebener Ned Beaumont. Hallo, Opel-Spätzchen. Warum hast du mich nicht angerufen, als du von New York zurück warst? Warum hast du mich nicht angerufen? Ich hatte es vor... Werden Sie diesen Despen hängen? Ich glaube nicht. So wie es aussieht, hatte Taylor vielleicht überhaupt nicht auf dem Gewissen. Hast du das schon gewusst, als du mich gebeten hast, dir zu helfen, Beweismaterial gegen ihn zu finden, beziehungsweise zurechtzumachen? Natürlich nicht, Spätzchen. Wofür hältst du mich? Du hast es gewusst. Du hast nur das Geld haben wollen, das er dir schuldete, und hast dir von mir helfen lassen, den Mord an Taylor dazu auszunutzen. Glaub, was du meinst. Weißt du, wer ihn umgebracht hat? Nein. Vielleicht Dad? Du meinst, ob Paul wusste, wer ihn umgebracht hat? Ich meine, ob Dad ihn umgebracht hat! Wo hast du diese Schnapsidee her? Es ist keine Schnapsidee, das weißt du selber genau. Wo hast du sie her? Nirgendwo hab ich sie her. Ich hab's ganz plötzlich erkannt. Zeig mir den Brief. Was? Den Brief. Den Maschine geschriebenen Brief. Drei Fragen ohne Unterschrift. Woher hast du das gewusst? Jedermann in der Stadt hat mindestens einen bekommen. Ist es dein erster? Ja. Sind Sie wirklich zu blöd, um zu wissen, dass Ihr Vater Ihren Liebhaber ermordet hat? Wenn Sie es nicht wissen, warum haben Sie dann ihm und Ned Beaumont bei dem Versuch geholfen, das Verbrechen einem Unschuldigen anzuhängen? Wissen Sie, dass Sie sich, wenn Sie Ihrem Vater behilflich sind, der Gerechtigkeit zu entrinnen, mitschuldig machen an seinem Verbrechen? Sie sind sich alle ziemlich ähnlich. Weswegen habt ihr Streit gehabt, Dad und du? Das geht nur uns selber was an, Spätzchen. Wenn wir überhaupt Streit gehabt haben. Ihr habt. In Daddys Büro. Ihr habt euch gestritten, als du rausgekriegt hast, dass er Taylor wirklich umgebracht hat. Hatte ich das denn nicht schon die ganze Zeit gewusst? Du solltest den Observer von heute lesen. Ich habe ihn für dich mitgebracht. Hier. Sie würden nie wagen, sowas zu veröffentlichen, wenn es nicht wahr wäre. Du weißt ja wirklich eine Menge. Matthews steckt bis über beide Ohren in Schulden. Die State Central Trust Company hat beide Hypotheken auf seine Fabrik in der Hand. Und im Übrigen auch noch eine auf sein Haus. Die State Central gehört Bill Roan. Bill Roan ist Senator, Henrys Gegenkandidat für den Senat. Matthews tut, was man ihm sagt und druckt, was man ihm zu drucken gibt. Dies hier ist noch gar nichts gegen das, was später alles kommen wird. Paul macht sich nicht viel daraus. Er ist Politiker und... Er ist ein Mörder. Und seine Tochter ist ein Schwachkopf. Willst du jetzt endlich aufhören mit dem Unsinn? Mein Vater ist ein Mörder. Offener Brief an den Bürgermeister. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, der Observer ist in den Besitz gewisser Informationen gelangt, von denen er glaubt, dass es von außerordentlicher Bedeutung für die Aufsicht ist. Paul Medwig vor einigen Monaten einen Streit mit Taylor Henry hatte, und zwar im Hinblick auf die Aufmerksamkeiten, die seiner Tochter. Dass Paul Medwigs Tochter sich trotzdem weiter mit Taylor Henry, dass sie in diesem möblierten Zimmer auch am nachvierten Tag zusammen waren. Dass Paul Medwig sich an diesem Abend in der Ausmacht Taylor Henry wütenden Eindruck machte. Sechstens, dass Paul Medwig und Taylor Henry nur einen halben Block voneinander entfernt gesehen wurden. Weniger als einen Block von der Stelle entfernt, in der die Leiche des jungen Mannes dann ist, dass die Polizeiverwaltung zurzeit noch keinen einzigen Beamten mit der Aufgabe nachzugehen, so wird der Observer die Angelegenheit vor einem höheren Tribunal ausbreiten. Nämlich vor der Bevölkerung dieser Stadt, indem er sie in vollem Wortlaut veröffentlicht. Matthews Verleger des Observer. Ich glaube, ich habe was. Obwohl ich nicht ganz weiß, wie es Ihnen schmecken wird. Wenn es das ist, weswegen ich Sie losgeschickt habe, dann wird es mir schon gut genug schmecken. Es sieht ganz so aus, als hätte Matthews Tochter die Briefe geschrieben. Wieso sieht es so aus? Hier, schauen Sie. Von gleichem Format und Material und auf die gleiche Weise gefaltet. Auf jedem Zettel stehen drei maschinengeschriebene Fragen. Dieselben drei Fragen auf jedem Blatt. Eins davon ist das Briefchen, das Sie mir gestern gegeben haben. Könnten Sie sagen, welches? Nein. Es gibt keinerlei Unterschiede. Ich habe das zweite in der Charter Street geschrieben, wo Taylor Henry ein Zimmer hatte und Matthews Tochter immer hinkam. Auf einer Corona-Schreibmaschine, die dort stand. Und auf Papier, das dort war. Soweit die Leute da wissen, gab es nur zwei Schlüssel zu der Wohnung. Er hatte einen und sie hatte einen. Sie ist mindestens zweimal noch dort gewesen, seit er umgebracht wurde. Wie sind Sie da drangekommen? Der Hinweis auf das möblierte Zimmer im Observer heute Morgen brachte mich auf die Spur. Da hat auch die Polizei ihre Weisheit her, nur dass sie zuerst da war. Vielen Dank, Jack. Ich glaube, ich habe vielleicht schon bald eine neue Aufgabe für Sie. Vielleicht schon heute Abend. Ich klingle Sie an. Ist recht. Was willst du hier, Ned? Was, das ist Beaumont? So ist es. Wie geht's denn, Ned? Das ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir Obdach geben, Mr. Matthews. Also nicht, doch, freut mich. Hallo, Opel Spätzchen. Sie sind Mrs. Matthews, stimmt's? Richtig geraten. Opel hat mir erzählt, dass Sie eine Schulfreundin von ihr wären. Hallo, Jungs. Ich hab mir gewünscht, euch bald mal wiederzusehen. Was meinst du wohl, was mir das für einen Mordsspaß macht, wenn ich dir die Kiemen platsche? Du reißt zu viel den Mund auf, Jeff. Wenn du es nicht tätest, hättest du vielleicht auch deine eigenen Zähne noch. Setzen Sie sich doch, Mr. Beaumont, und trocknen Sie sich die Füße und wärmen Sie sich erst mal auf. Danke. Wie fühlen Sie sich denn so, Ned? Ganz gut, Chad. Alle sind so öde gewesen heute Abend. Es war einfach grässlich, bis sie gekommen sind. Opel war genauso schlimm wie die anderen. Opel ist der Ansicht, ihr Vater hätte Taylor Henry ermordet. Bist du etwa nicht deswegen hier? Er hat Taylor ermordet. Habe ich Sie nicht gesagt, Mrs. Matthews? Weil sie das glaubt, ist sie zu ihr. Material gegen ihn zu finden, beziehungsweise zurechtzumachen? Natürlich nicht, Spätzchen. Wofür hältst du mich? Du hast es gewusst. Du hast nur das Geld haben wollen, das er dir schuldete. Und hast dir von mir helfen lassen, den Mord an Taylor dazu auszunutzen. Glaub, was du meinst. Weißt du, wer ihn umgebracht hat? Nein. Vielleicht Dad? Du meinst, ob Paul wusste, wer ihn umgebracht hat? Ich meine, ob Dad ihn umgebracht hat! Wo hast du diese Schnapsidee her? Es ist keine Schnapsidee, das weißt du selber genau. Wo hast du sie her? Nirgendwo hab ich sie her. Ich hab's ganz plötzlich erkannt. Zeig mir den Brief. Was? Den Brief. Den Maschine geschriebenen Brief. Drei Fragen ohne Unterschrift. Woher hast du das gewusst? Jedermann in der Stadt hat mindestens einen bekommen. Ist das dein erster? Ja. Sind Sie wirklich zu blöd, um zu wissen, dass Ihr Vater Ihren Liebhaber ermordet hat? Wenn Sie es nicht wissen, warum haben Sie dann ihm und Ned Beaumont bei dem Versuch geholfen, das Verbrechen einem Unschuldigen anzuhängen? Wissen Sie, dass Sie sich, wenn Sie Ihrem Vater behilflich sind, der Gerechtigkeit zu entrinnen, mitschuldig machen an seinem Verbrechen? Sie sind sich alle ziemlich ähnlich. Weswegen habt ihr Streit gehabt, Dad und du? Das geht nur uns selber was an, Spätzchen. Wenn wir überhaupt Streit gehabt haben. Ihr habt. In Daddys Büro. Ihr habt euch gestritten, als du rausgekriegt hast, dass er Taylor wirklich umgebracht hat. Hatte ich das denn nicht schon die ganze Zeit gewusst? Du solltest den Observer von heute lesen. Ich habe ihn für dich mitgebracht. Hier. Sie würden nie wagen, sowas zu veröffentlichen, wenn es nicht wahr wäre. Du weißt ja wirklich eine Menge.

Die Tochter des Parteichefs, er hat den Sohn des Senators umgebracht. Deswegen hat ihr Mann Opel hier herausgebracht, um sie vor ihrem Vater so lange zu verstecken. Er hat ihn umgebracht. Fertig? Sie würden kaum für möglich halten, wie fertig ich bin. Das Mädchen ist auf eigene Faust mit ihrer Geschichte gekommen. Sie hat uns aufgesucht, weil sie das wollte, genauso wie Sie. Und nun kann jeder sie und alle wieder gehen, wann und wohin es ihm passt. Ich persönlich möchte zu Bett gehen. Wo schlafe ich, Matthews? Oben, Mr. O'Rourke. Gute Nacht. Und Ihre Männer auch. Pur? Aber ja. Auf meinen Mann? Nein. Oh, den schönen Whisky ins Feuer schütten. So. Schenken Sie sich einen neuen ein. Auf Sie. Machen Sie das Licht aus. Schatz, willst du nicht zu Bett kommen? Auf Sie diesmal. Mr. Beaumont, wollen Sie? Schmeißen Sie ihm was an den Kopf. Wo ist Ihr Glas? Auf uns. Ist da jemand? Ist niemand zu sehen. So ist das Leben. Küss mich. Sein Zimmer? Vorn. Hey, was soll das denn alles hier? Verschwinde! Ach. Oh je. Was ist? Matthews hat sich in den Gaumen geschossen. Phoenix. Matt, was ist? Matthews hat sich erschossen. Ich gehe runter und bleibe bei ihr, bis du dir was angezogen hast. Geh da nicht rein. Das ist nichts für dich. Mrs. Matthews? Mrs. Matthews? Matthews im Vollbesitz meines klaren Verstandes und Gedächtnisses. Erkläre als Testament und letzten Willen das Folgende. Ich schenke und vermache meiner geliebten Frau Eloise Braden Matthews ihren Erben und Rechtsnachfolger in meinen gesamten Sachen persönlichen Besitz gleich welcher Art. Ich setze hiermit die State Central Trust Company als alleinige Vollstreckerin dieses Testaments ein. Zu Urkund dessen unterzeichne ich mich mit meinem... Wo wollen Sie hin, Matt? Ein Telefon suchen. Das ist wohl eine ganz gute Idee. Aber da wäre noch etwas. Danach möchte ich Sie vorher ganz gerne fragen. Ja? Was Sie hier sehen, ist eine Pistole. Sie ist geladen und entsichert. Bloß damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Ich bin in Eile. Ich habe überlegt, ob es nicht ein bisschen komisch ist, dass wir gar nichts Schriftliches da oben gefunden haben. Oder ein offenes Tintenfass auf dem Tisch steht. Mit Federhalter und Stuhl davor. Das ist gar nichts Schriftliches. Ist aber wirklich komisch, da haben Sie recht. Ich werde gern stundenlang mit Ihnen darüber diskutieren, wenn ich vom Telefonieren zurückkomme. Besser wäre es jetzt. Genau. Ich bin im Nu wieder da. Sie hörten Der gläserne Schlüssel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Dashiell Hammett aus dem amerikanischen von Hans Wollschläger,